Deutschlandfunk Kultur Studio 9. Politiker tun's, Schauspieler tun's und Journalisten tun's auch. Twittern gehört zum Alltag vieler Menschen, zu dem von Robert Habeck allerdings künftig nicht mehr. Ich habe mich gefragt, wie ich den gleichen Fehler zweimal machen kann. Das hat nach einer schlaflosen Nacht und meiner Selbstanalyse damit zu tun, dass Twitter jedenfalls auf mich abfärbt. Und das ist ja ein sehr hartes Medium, wo spaltend und polarisierend geredet wird. Und ich bin offensichtlich nicht immun dagegen, deswegen werde ich da aussteigen. Ja, eine Reaktion des Co-Vorsitzenden der Grünen auf den bereits zweiten misslungenen Tweet seinerseits, in dem er verkürzt wiedergegeben auf ein demokratisches und offenes Thüringen in der Zukunft hofft. So war das nicht gemeint, meint Habeck und gibt eigentlich aber Twitter die Schuld. Aber was kann Twitter dafür? Fragen wir den Publizisten und Autor Hajo Schumacher. Schönen guten Tag. Und Twitterer möchte ich hinzufügen. Natürlich, darauf wäre ich gleich noch gekommen. Ah, okay, um Gottes Willen, jetzt habe ich ja, jetzt ist das Ganze raus. Kann aber man aufhören. Kann man denn Twitter die Schuld geben, Herr Schumacher? Ach ja, natürlich nicht. Es gibt durchaus gepflegte Twitter-Konversationen. Es ist auf der anderen Seite aber auch so, wir kennen das von Dunja Ayali jetzt auch ganz aktuell, der Fall Nicole Dickmann, die ARD-Korrespondentin, die was völlig Selbstverständliches getwittert hat, nämlich Nazis raus. Ich finde, das ist relativ unumstritten. Das heißt einfach nie wieder Nationalsozialismus. Es geht ja nicht um konservative oder rechts, es geht um Nazis. Und hat da einen sogenannten Shitstorm entfacht, wo man sich wirklich denkt, wer und was ist da alles unterwegs? Und das ist genau meine Kritik an Habeck. Wollen wir dieses Medium Twitter tatsächlich den Trumps und all den anderen Vollpfosten überlassen, die da unterwegs sind? Oder will man da auch so ein grünes Kernanliegen, so eine Gegenkultur aufrechterhalten, indem man es einfach besser macht? Und allein die Tatsache, dass Habeck sich selbst anklägerisch zu zwei gemachten Fehlern bekannt hat und sich auch dafür entschuldigt hat, zeigt ja, dass er keiner von den Haudraufs ist, sondern einer, der es Twitter ein Stück besser machen kann. Aber wir wollen ja auch so ein bisschen über den Inhalt auf Twitter. Da ist es ja nicht ganz von der Hand zu weisen, dass Twitter nun nicht gerade das Medium des stets durchdachten Textes ist. Da wird agiert. Ja, aber Papier, ne, ist auch nicht das Medium des stets durchdachten Textes. Ja, aber bei Twitter wird agiert und reagiert, manchmal auch das eine vor dem anderen. Wird man da nicht schneller zu Äußerungen verleitet als vielleicht anderswo? Ja, auf jeden Fall. Und es gibt so ein paar Grundregeln, die gelten zum Beispiel oder galten früher für das E-Mailen. Immer das, was so der erste naheliegende Affekt ist, den sollte man unterdrücken. Und vielleicht sogar, wenn man das schafft, in unserer schnelllebigen Zeit, mal eine Nacht drüber schlafen. Zweiter Ratschlag, man sollte auf gar keinen Fall nach 2 oder 3 Flaschen Wein noch was twittern. Man sollte auch nicht, wenn man gerade ohnehin, keine Ahnung, sich mit seinen Kindern, seinem Partner oder sonst wem gestritten hat, twittern, weil natürlich ist es eine Emotionsbeschleunigungsmaschine, gar keine Frage. Früher hätte man einen Brief oder eine Postkarte geschrieben und allein dieser Akt, erstmal eine Suchen, Aufschreiben, Briefmarke drauf zum Briefkasten tragen, da sind so viele, ich sag mal, Filterstufen, auf denen man das, was man vielleicht ja ursprünglich loswerden würde, vielleicht doch nochmal überdenkt. Hat man bei Twitter, wie bei allen anderen sozialen Medien übrigens, auch nicht. Ja, Herr Schumacher, jetzt haben Sie das große Geheimnis ja eben schon verraten, dass Sie selber twittern. Ihre Erfahrung, gibt es Tweets, die Sie selber bereut haben, weil Sie eben gerade diese Verhaltensweisen nicht alle an den Tag gelegt haben, die Sie gerade aufgezählt haben? Absolut, jede Menge, gerade am Anfang. Also ich feiere dieses Jahr im Mai, glaube ich, mein 10-jähriges Twitter dabei sein. Und ich vertrödle mehr Zeit als nötig im Netz einerseits, auf der anderen Seite auch immer wieder total interessante Hinweise, Kontakte, da werden ja auch viele Links zu Geschichten weitergeleitet, die zum Teil wirklich erhellend sind. Also es erweitert auch den Horizont. Und wie bei allem, was mit Internet zu tun hat, Selbstdisziplin ist so das erste Gebot. Und es gibt halt Leute, die in YouTube oder in Instagram versacken, Klammer auf, Ribéry, Klammer zu, auch goldpanierte Schnitzel sollte man vielleicht nicht unbedingt posten, es sei denn, man will damit zu zweifelhafter Berühmtheit kommen. Ja, ich habe auch schon wahnsinnig viel Unsinn getwittert, gar keine Frage. Es ist halt ein bisschen so wie in der Kneipe, ne? Da kommt man auch nicht jeden Abend raus und sagt, man, heute war ich aber wieder brillant. Aber bei Twitter passiert es eben tatsächlich auch sehr häufig, in der Kneipe natürlich auch, wenn wir den Vergleich aufmachen. Habeck ist ja nicht der Einzige, der an diesem Wochenende für Empörung gesorgt hat. Die linke Bewegung Aufstehen um die linken Fraktionschefin Sarah Wagenknecht, die wetterte ja am Samstag gegen den Regierungsrundfunk, erinnert schon sehr an AfD-Sprache, verleitet Twitter schon der Kürze wegen zum Populismus. Jahr. Und das ist auch genau das Faszinierende daran. Wenn man sich den amerikanischen Präsidenten anguckt, der hat ja eine völlig neue Form der Kommunikation erfunden. Früher gab es eine White House-Pressekonferenz und da wurden dann artig Fragen gestellt. Heute wird die ganze Welt von Donald Trump praktisch dreimal täglich auf 280 Zeichen maximal und dann noch ein paar Schreibfehlern und ein paar Emojis dazu erklärt. Das ist natürlich eine ganz neue Form der politischen Auseinandersetzung, weil Zwischentöne in der Kürze und in der Geschwindigkeit natürlich flöten gehen. Es gibt immer nur so ein Ja, Nein. Bin ich dafür, bin ich dagegen? Und diese Polarisierungsfalle ist wirklich die Pest unseres Jahrhunderts. Aber auch da dem Medium die Schuld zu geben, halte ich für ein bisschen problematisch. Als Lesen und Schreiben sich verbreiteten, so im 19. Jahrhundert gab es die Dienstmädchenkrankheit, so hieß das damals. Da waren wohl insbesondere Hausangestellte, die wiederum überwiegend weiblich waren, damit beschäftigt, irgendwelche Groschenromane zu lesen und sich da in irgendwelche Fantasiewelten zu begeben und haben dann völlig vergessen, die Hausarbeit zu verrichten. Also wir müssen lernen, damit umzugehen. Die Frage ist halt auch, wie die klassischen Medien, also Sie und wir als Zeitungsmacher, damit umgehen, ob wir jetzt jeden Tweet, der für große Aufregung sorgt, ob wir den dann auch nochmal vervielfältigen, weil Twitter ist nach wie vor ein relativ kleines Medium. Den Wumm kriegt dieses Medium erst dadurch, dass es durch die, ich sag mal, klassischen Medien, egal ob Radio oder auch online, vervielfältigt wird. Und das ist auch ein Appell an alle Journalistenkollegen. Man muss auch nicht jeden Mist einfach nur, weil er Krach macht, jetzt noch weiter posaunen und aber brauchen wir vielleicht sowas wie ignorieren ist eine der wichtigsten Herausforderungen für Journalisten. Brauchen wir aber vielleicht sowas wie einen Knigge für Twitter? Ja, aber ich meine, hey, der gilt genauso für jede andere Kommunikation auch. Das, was man so als allererste naheliegende emotionale Regung ganz vorne auf der Zunge liegen hat, das vielleicht dann doch nochmal kurz zurückrollen und drüber nachdenken. Und wie gesagt, was ich schon sagte, mit einer Flasche Rotwein im Kopf twittert es sich garantiert nicht eleganter und souveräner. Viele Twitter-Freunde, die ich habe, haben sich zum Beispiel darauf zurückgezogen, einfach nur zu beobachten, zu gucken, was ich auch sehr angenehm finde, was ist da los. Und man kriegt schon mit den Jahren auch ein Gefühl dafür, was ist wichtig, was ist nicht wichtig. Und manchmal ist es auch einfach nur so eine Battle, so ein Bälle hin und her werfen aus Spaß. Ich bin mir nicht sicher, ob Robert Habeck die richtige Entscheidung getroffen hat, um zu sagen, Twitter ist schuld, Twitter macht mich böse. Das stimmt nicht. Ich hätte es besser gefunden, wenn er gesagt hätte, ich habe aus meinen Fehlern gelernt und versuche jetzt ein besserer Twitterer zu werden. Es ist ein bisschen, wie gesagt, da sind wir schon wieder beim Umgang mit Drogen. Abends ein Glas Wein ist prima, morgen schon zum Frühstück ist doof. Und ich glaube, wenn sich eher vernunftbegabte Menschen wie Robert Habeck von Twitter verabschieden, dann überlässt man den Falschen das Feld. Das nehmen wir uns jetzt alle vor, bessere Menschen auf Twitter zu werden. Und was twittern Sie nach diesem Interview, Herr Schumacher? War ich nicht wieder großartig? Fragezeichen. Bescheidenheit ist eine der ganz wesentlichen Twitter-Voraussetzungen. Der Publizist Hajo Schumacher, ich danke Ihnen. Gerne.